So ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich schäme mich für meinen Partner. Oder mein Partner ist mir peinlich. Oder ich schäme mich für meinen Ex-Partner. Also, klare Frage von mir an euch. Für was schämt ihr euch? Oder gibt es irgendetwas, für das ihr euch schämt, das euren Partner betrifft? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist die Telefonnummer, kostenfrei. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich schäme mich für meinen Partner. Wer von euch schämt sich für seinen Partner? Gitta, 40 Jahre alt, die erste heute Nacht. Guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich. Hallo, Gitta. Schämst du dich? Ja, manchmal schon. Ich habe ihn zwar trotzdem lieb, aber es sind halt extreme Sachen, die mich dermaßen ankotzen bei ihm. Extreme Sachen, die dich ankotzen? Ja. Also nochmal, also vorab erstmal, wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt 9 Jahre zusammen, jetzt im November. Verheiratet? Ja. 9 Jahre verheiratet. Mhm. Was kotzt dich denn an extremen Sachen an? Ja, weil er sich einfach nicht pflegt. Er badet einmal die Woche. Das ist sonntags abends, bevor er ins Geschäft geht. Einmal in der Woche, da, ich erinnere mich, das war ganz früher so, ne? Ja. Wurde einmal der Ofen angeworfen und dann wurde gebadet, einmal in der Woche. Ja, bei uns kann man, er kann ruhig öfters baden, weil da brauchen wir eigentlich schon mal, was Pflege betrifft. Ihr habt fließend Wasser, fließend warmes Wasser zu Hause, eine Dusche und ein Badezimmer. Einmal in der Woche nur baden. Das heißt, er stinkt im Prinzip. Ja. Ja, und weiter? Hauptsächlich extrem im Sommer. Im Winter merkst du eigentlich nicht so, aber im Sommer halt, wenn es warm ist. Und da habe ich schon zu ihm gesagt, Mensch, tu dich doch mal waschen, du miefst. Also das ist so eine Sache. Also wenn man sich einmal nur badet, kann man sich ja im Prinzip die restlichen Tage so gut waschen, dass es gar nicht schlimm ist. Aber offensichtlich wäscht er sich auch gar nicht richtig. Nee, warum? Ich habe schon, sagen wir, wenn er vom Arbeiten morgens heimkommt, er ist ein Nachtschichtarbeiter, dann... Was arbeitet er? Spedition, er lädt nachts LKW ab. Das heißt, er muss richtig ran richtig. Und da schwitzt man? Ja. Und, so 220 Tonnen in der Nacht, das ist schon mit 8 Leute drin. Da müsste er eigentlich das Erste, was er morgens macht, unter die Dusche, ne? Ja, müsste macht so. Er aber nicht. Macht er nicht. Nee. Gut, er wäscht sich nicht richtig, er stinkt. Ja, er putzt auch keine Zähne. Er putzt keine Zähne? Nein. Wie? Die Zahnbürste ist immer, seine Zahnbürste sieht aus wie neu. Wie, er putzt sich nie die Zähne? Nein. Das glaube ich dir nicht, Gitta. Das ist ja, küsst du diesen Mann? Nee. Noch nie? Na gut, sag mal jetzt so Zungekussmäßig, das läuft bei uns schon ewig nicht mehr. Der muss ja stinken wie eine Jauchegrube. Ja. Bah. Nee, ich frage jetzt nochmal, wirklich, putzt er sich nie die Zähne? Nein. Wirklich nicht. Die Zahnbürste von ihm ist nagelneu. Sieht man nicht, dass die benutzt werden sollte. Wie oft wechselt er denn die Socken? Die wechselt er jeden Tag. Ach, weil du sie ihm hinlegst wahrscheinlich, ne? Nö, die holt er sich aus dem Schrank. Das wundert. Genauso T-Shirt. Das wird, ob der jetzt gewaschen ist, er schnappt sich ein frisches T-Shirt aus dem Schrank. Wäscht er sich denn auch nicht an den entsprechenden wichtigen Teilen des Körpers? Ja, auch nicht. Ja, alles einmal die Woche, das ist sonntagsabends, da geht er jeden Abend, so laufendes Nachmittags, geht er in die Badewanne. Ja. Er nimmt auch keine Seife, ich habe ihn schon mal beobachtet, so halbwegs, er wird keine Duschdas, keine Seife benutzt, er legt sich in die Badewanne, in das schäumende Wasser, da wird sich drin eingeweicht, das Einzige, was er macht, das ist die Haare, die wascht er sich, aber sonst liegt er im Wasser drin. Das ist ja grauenhaft, Gitta, was du da erzählst. Gibt es denn noch Beispiele, die dich ankotzen, oder ist das der Hauptgrund, diese Hygiene? Und dann finde ich es halt eklig, wenn wir Besuch haben, da wird gerülpst. Macht er noch schlimmere Dinge? Er bohrt in der Nase. Ich wollte auf das Pupsen hinaus. Wenn Gäste da sind. Macht er auch, wenn Gäste da sind. Also er rülpset und furzet. Ja, er sagt immer, das ist Körperbeherrschung. Also das mutet er dir auch immer zu, wenn ihr alleine seid. Ja, ich sag, also dann hebt er immer die Decke hoch. Der liegt halt auf seiner Couch, seiner Wolldecke. Dann hebt er die Decke hoch und er sagt, Mensch, mal, du bist doch ein Ferkel. Und dann lacht er, er findet es toll, er lacht dann. Dann heißt, ich finde es überhaupt nicht zum Lachen, ich finde es eklig. Damit wir es alles richtig ermessen können, was liegt noch an, was dich sehr stört an ihm? Halt die Unsauberkeit. Die Unsauberkeit. Dass er sich halt nicht pflegt. Und Wie lange? Ihr seid 9 Jahre verheiratet? Wir sind jetzt 2 Jahre verheiratet. Achso, 9 Jahre zusammen. Richtig. Achso, wie lange macht er das denn schon, seitdem ihr verheiratet seid? Nee, schon ein bisschen länger. Bisschen länger. Ich habe auch schon gesagt, Mensch, pfleg dich doch, ich bin doch auch keine Babkattel auf Deutsch gesagt, ich pfleg mich doch auch. Habt ihr noch Sex miteinander? Sehr selten. Liegt das auch daran? Das ist unser großes Problem. Liegt das daran, dass du dich ekelst vor ihm? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe ihm halt nur schon gesagt, ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass du dich so wenig waschst. Also ich mag schon, das ist zu Recht ein ganz großes Problem für dich. Ne? Ja. Mhm. Ich frage mich wirklich, Gitta, wie du das jetzt beschrieben hast, da wäre ich über alle Berge schon. Und wenn ich den noch so lieb hätte und noch so lieben würde, was hält dich denn dann noch so sehr an diesem Mann? Ja gut, ich sag's halt ehrlich, es sind halt auch 9 Jahre, wo wir zusammen sind und ich bin halt auch finanziell von ihm abhängig. Mhm. Ich bin arbeitslos, ich habe am linken Fuß Arthrose, kann keine stehende Tätigkeit mehr ausüben. Ich war vorher beim Friseur beschäftigt und bin halt jetzt ein halbes Jahr arbeitslos. Und also wenn du richtig könntest, wie du wolltest, wärst du weg. Wäre ich schon lange weg. Hartes Wort, ne? Wenn er das so erfahren würde. Hast du es ihm schon mal so gesagt? Ja gut, ich habe ihm so gesagt, mir stinkt es langsam, auch was unser Liebesleben betrifft. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich wohl auch dann. Ja, und dann halt auch so seine Ich verstehe es nur nicht, warum er erst sonntags baden geht, rasiert sich und macht sich die Haare Parfüm noch ins Gesicht, Rasierwasser und so. Ach, das schon. Und unter der Woche oder am Wochenende, wenn wir zu Hause sind, null. Dann müsst ihr oder er doch auch sehr verschrien sein, so in der Bekanntschaft und Verwandtschaft. Das kriegen doch andere Leute auch mit. Ja, vor allen Dingen, wenn er in Anwesenheit der anderen, der Gäste dann auch noch da rum. Der Bekanntekreis ist wenig, haben ja wenig Bekannte bei uns. Wir haben unseren Trauzeuge, der zwischendurch kommt und der Rest lässt sich eigentlich selten. Es kommt noch ein junger Mann ab und zu uns, der sagt als Arzt zu meinem Mann, du könntest dich ruhig mal rasieren. Das fällt anderen schon auf. Sagen die Arbeitskollegen denn nicht zu dem hier, Mensch, wasch dich mal? Weiß ich nicht, bekomme ich ja nicht mit. War der denn früher, ist der in deinem Alter übrigens? Nee, er ist 2,5 Jahre jünger. 2,5 Jahre, okay. Er ist 38. Mhm. Naja, war der früher, bevor er mit dir zusammen war, auch schon so, weißt du das? Nee. Ach Gott, den hätte ich gar nicht genommen. Als er euch kennengelernt hat, war er so ein sauberer, normaler Mann. Ja, er hat sich gepflegt und wir sind auch privat viel weggegangen früher. Also er lässt sich so richtig gehen und hängen. Ja, jetzt, ne? Eben, alles der denkt, wahrscheinlich, die Gitta habe ich im Sack und da kann ich mitmachen, was ich will, alles andere ist mir drissial. So kommt mir das langsam auch vor. Also für diesen Partner würde ich mich auch sehr schämen, Gitta. Ja, ich weiß aber nicht, sag mal, ich hänge an dem Mann, ja. Gut, 9 Jahre kann man einfach so wegschmeißen. Aber ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll, dass er sich einfach ändert. Das weiß ich auch nicht. Das geht wahrscheinlich nur noch durch massives Drohen. Aber das nimmt er nicht ernst, weil er weiß, dass du von ihm abhängig bist und du sowieso da bleibst. Genau. Ne? Insofern ist es ganz schwierig. Aber versuch es doch nochmal auf die freundliche Art. Das hast du wahrscheinlich nur so oft versucht. Ne? Anfang ja, aber... Jetzt hast du es auch. Der stinkt doch dann auch immer in euren Betten, ne? Wahrscheinlich. Ja, bei mir wird alle Woche wird mindestens das Bett frisch überzogen. Aber das Praktische ist ja, dass ihr nie zusammen im Bett liegt, wenn er immer Nachtschicht hat. Richtig. Dann du gehst gleich ins Bett und wenn er ins Bett geht, stehst du wieder auf. Genau. Ach, ein Kreuz, Gitta. Ich habe keine Idee. Ich habe wirklich keine Idee. Letztendlich glaube ich aber, dass auch solche materiellen Dinge nicht die wirkliche Begründung sein dürfen, dass man mit jemandem zusammen ist, wenn man eigentlich nicht mit dem zusammen sein sollte. Vielleicht gibt es auch für dich irgendwelche Wege, dich doch alleine. Ich habe auch schon mal zu ihm gesagt, ja, wieso machst du das eigentlich sonntags abends? Weil da gehst du ja arbeiten. Warum tust du dich nicht am Wochenende baden? Sag mal, Donnerstag auf Freitag kommt er heim vom Arbeiten und da könntet er doch in die Badewanne gehen. Und ja, du bist aber, glaube ich, auch zu freundlich zu ihm noch, ne? Freundlich? Naja, so würde ich nicht sagen. Ich habe ihm schon einiges an den Kopf geworfen. So bin ich nicht. Also ich würde sagen, nochmal auf den Tisch hauen. Und doch nochmal ganz ernsthaft drüber nachdenken, das können wir jetzt nicht erörtern, weil es zu kompliziert ist und zu komplex. Ob es doch nicht Möglichkeiten gibt für dich, ein eigenständiges Leben alleine zu führen. Liebe Gitta, danke für deinen Anruf. Okay. Und alles Gute. Ebenfalls. Tschüss. Tschüss, Gitta. Mein Partner ist mir peinlich. Oder ich schäme mich für meinen Partner oder für meinen Ex-Partner. Das ist das Thema heute Nacht. Wer sich von euch angesprochen fühlt, und wer gerne mit mir darüber sprechen möchte, der kann diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111, kostenfrei. Und kostenfrei faxen geht auch unter 0800 5678 110. Und jetzt ist Marcel dran. Marcel ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, du schämst dich auch für deinen Partner oder deine Partnerin? Für meine Partnerin allerdings. Erstmal ein ganz, ganz großes Kompliment an deine Redaktion. Danke. Ich gebe es weiter, aber die hören das auch mit gerade. Ja, und an deine Betreuer am Telefon, wirklich super, super nett. Kommen wir gleich zum Thema. Ja, ich bitte darum. Es geht um Folgendes. Und zwar habe ich meine Partnerin vor 4 Jahren kennengelernt. Ja. Sie war damals 14, ich war 18. Und es war, sagen wir mal so, meine erste richtige sexuelle Beziehung. Mhm. Und es war Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben nach 3 Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir miteinander geschlafen. Das war für sie das erste Mal, für mich das erste Mal. Und ja, nach 1,5 Jahren ungefähr stellte sich dann raus, dass sie auch noch andere Neigungen hatte, sexuell gesehen. Das heißt, sie fing dann irgendwann an, beim Orgasmus, dann hat sie mich halt sehr stark gekratzt erstmal. Und ja, das fand ich irgendwie ganz toll. Also ich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt, ne? Ja, genau. Das ging ja nicht nur, das blieb ja nicht nur bei dem Kratzen, dann das Sonne? Ging ja dann immer weiter. Dann kamen irgendwann mal die Handschellen. Halt, wie alt war sie, als sie die Handschellen mitbrachte? Ja, so, da war sie ungefähr so 16, 16,5. Früh, würde ich sagen. Ja, früh. Empfinde ich so, aber vielleicht täusche ich mich. Nee, und dann ging das weiter, wie gesagt, mit Peitschen und so, nicht? Das heißt, du Arme wurdest von deiner jungen Freundin gepeitscht. Ja, und ich fand das irgendwie dann auch reizend, bis zu einem gewissen Punkt. Wann war denn der Punkt erreicht, wo du sagtest, nee, so nur auch nicht? Ja, ungefähr vor 6 Monaten. Was hat sie denn da angestellt? Das war, da bin ich in meine eigene Wohnung eingezogen. Mhm. Sie lebt noch zur Zeit bei ihren Eltern. Mhm. Und das ging dann so weit mit dem SM-Spielchen, dass sie dann so laut gekreischt hat, sag ich mal, oder geschrien hat, dass die Nachbarn sich beschwert haben. Deine neuen Nachbarn? Ja, und dass ich deshalb auch eine Abmahnung bekommen habe vom Vermieter. Da muss es ja schon heftig zugegangen sein bei euch. Jojo, doch, war schon also, extrem. Das war's? Oder hat sie dann noch was gemacht? Nee, auch ohne Öffentlichkeit oder so. Da hat dann, wie auch meine Vorrednerin schon gesagt hatte, dann sitzt sie meinetwegen im Café mit mir und dann fängt sie, wie gesagt, nach dem Motto, warum rülpstet und forzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? So spricht sie dann auch. Ja, so ungefähr. Also sie ist eine sehr derbe Person? Ja, wusste ich, verstehe das nicht. Eine vulgäre Person vielleicht so ein bisschen in ihrem Alter? Sie ist jetzt wie alt? Jetzt ist sie 18. 18 Jahre alt. Und du schämst dich für sie, weil sie jetzt ganz aktuell sich so laut gebärdet beim Sex, dass dein guter Ruf schon ruiniert ist in dem Haus, in das du gerade eingezogen bist. Und du schon Ärger... Das geht ja mittlerweile schon ins Nachbarhaus über, dass die Nachbarn sich schon unterhalten. und da war ja wieder was los. Und hast du denn sogar... Habt ihr denn die Fenster auch auf, wenn du sie zu Gast hast, nachts? Ne, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile machst du die Fenster zu. Ja. Wie lange dauert denn so eine Schreiorgie von ihr? Es sind ja vermutlich nicht nur ein paar spitze Schreie, sondern sie schreit ja die ganze Straße zusammen, oder wie? Ja, also es können sich bis zu einer Stunde hinziehen. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Aber das ist doch wiederum dann auch ein ganz schönes Kompliment für dich. Du bringst diese Frau zum Schreien. Und das eine Stunde lang. Welcher Mann schafft das schon? Ja, bloß, ich habe ja noch gar nicht, ich habe ja deinem Redakteur oder wie? Ja. Der vorher am Telefon war. Ja, mein Redakteur, ja. Redakteur. Sie fing ja dann auch jetzt vor kurzem erst an, dann hat sie mir Schlüsselringe über den Penis gezogen. Aha. Dann fängst du an zu schreien wahrscheinlich, ne, oder? Ja, und darüber ein Kondom. Und wenn sie dann darauf anfängt, dann rumzuhoppeln, das schmerzt. Aber nicht ihr, sondern dir. Mir schmerzt das. Also, ich verstehe schon. Luftgefühle durch diese Reibungssachen. Ich verstehe schon, ja. Du Arme musst leiden und sie hat ihre Lust und schreit. Ne, so ist das. Ja. Dass du dann überhaupt noch einen irrigierten Penis hast bei all dem Schmerz. Ja, okay, du hast sie jetzt noch nicht gesehen. Also wenn du sie sehen würdest, dann würdest du das verstehen. Dann würde ich das verstehen. Deswegen überlege ich ja, ich wollte mich schon so oft von ihr trennen. Marcel, ich bin dazu gleich noch ein Satz, aber ich bin ja ganz erschüttert, wie dieses Mädchen dich armen Jungen malträtiert. Also sie zwingt dir irgendwelche Ringe über den Penis. Was macht sie denn noch mit dir? Ach, es ging sogar schon so weit, dass wir mit Messer aneinander rum experimentiert hatten. Aneinander? Also sie hat mich an den Schultern, hat sie mir, ja, wie sagt man, wie nennt man das? Nicht Branding. Also kleine Ritzen, so kleine Verletzungen zugefügt. Ja, kleine Ritze halt. Und ja, irgendwie hat mir das auch gefallen. Mhm. Aber ihr gesamtes Auftreten ist mir peinlich. Ist dir peinlich. Also es bezieht sich nicht nur so auf das Sexuelle, was ja auch schon hardcore ist, was du gerade erzählt hast. Das ist schon richtig hardcore. Aber hallo. An deiner Stelle würde ich mich schämen, Brötchen zu kaufen am anderen Tag. In der Straße. Ja, vor allem, weil ich muss ja dann auch, wenn ich auf dem Haus schlöre, dann meine Mitbewohner, sag ich mal, im Haus begegne und hallo und guten Tag und Wortwechsel, fällt mir schon schwer. Kann ich gut verstehen. Wo du so ein sympathischer junger Mann bist, und niemand das erwarten würde, was da so abgeht, ne? Und dann sagt sie auch noch im Café solche derben Sprüche. Vulgär, ne? Ja, richtig. Sie wirkt dann richtig vulgär, Mensch. Aber ich habe auch schon verstanden jetzt, dass du eigentlich auf die Frau stehst, dass sie dir nach wie vor gut gefällt äußerlich, dass sie dich schon stimuliert. Aber dennoch denkst du über Trennung nach. War das jetzt sehr, sehr ernst gemeint gerade? Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich, wie soll ich sagen, dass ich mir dessen nicht bewusst bin, dass ich darauf stehe und dass es mir peinlich ist, dass ich darauf stehe. Kann auch sein. Weil ich nicht weiß, wie meine Umwelt darauf reagiert. Kann auch sein. Können wir jetzt nicht mehr so richtig erörtern. Das Thema heißt ja, mein Partner ist mir peinlich und du hast mir jetzt erzählt, warum deine Partnerin dir peinlich ist. Dennoch eine Frage an dich, was meinst du denn so, wie siehst du denn eure Perspektive? Ja, wir sind mittlerweile verlobt. Und wie gesagt, das mit der Trennung ist nicht wir so ganz. Wir haben schon drüber gesprochen, wie das jetzt weitergehen soll. Hast du denn eigentlich den Eindruck, dass sie immer doller wird? Je oller, desto doller? Also je älter sie wird, desto heftiger wird. Was mir aufgefallen ist, wenn wir in der Diskothek waren und wenn sie dann so richtig abgetanzt hat, dann war sie auch im Bett umso schlimmer, sag ich mal. Umso schlimmer. Das heißt, du solltest nie mit ihr in die Disco gehen zum Abtanzen. Ne? Vermeiden, sag ich mal. Also wenn die so richtig in Fahrt kommt beim Tanzen oder durch Feiern, musst du Armer dann im Bett dran glauben. Dann muss ich richtig herhalten. Marcel, was macht man denn mit dir jetzt? Ich würde ja auch gerne mal mit deiner Freundin reden, irgendwann mal. Das ja, pass ich. Auf. Wenn du das nächste Mal wieder so ein Thema hast oder so, dann würde ich das arrangieren. Oder wenn du Marcel, wir machen das kein Thema hast. Nein, wir machen es ganz einfach. Wenn du damit einverstanden bist und du sich vielleicht dazu überreden könntest, würde ich gerne am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag mit ihr reden. Wäre das okay? Ja, das muss ich erst mit ihr besprechen. Genau. Wie gesagt, sie weiß ja nicht, dass ich angerufen habe. Klar. Ich habe die Sendung jetzt auf Video aufgezeichnet. Ist klar. Ich will ihr das vorspielen. Also, liebe Freundin von Marcel, ich würde gerne mit dir mal reden, um auch mal die andere Seite zu erfahren, ob das auch so stimmt, was Marcel alles erzählt hat. Sprich sie mal an, beredet das mal und mein Redakteur, der Wolfram Spielkowski, ruft euch dann nochmal an oder dich nochmal an und dann könnt ihr das abkaspern, wann und wie wir vielleicht das Gespräch hier führen, okay? Okay. Marcel, mach's gut. Alles klar. Lass dich nicht so sehr quälen. Tschüss. Tschüss. Dennis ist jetzt dran und Dennis ist 18 Jahre alt. Oder Denise? Dennis. Ja, genau. Hallo. Hi, Dennis. Ich habe meine Freundin beim Strippen erwischt. Du hast deine Freundin beim Strippen erwischt und... Ja, genau. Wo? Ja, das ist so eine Mischung aus Club und Disco. Fun Fun heißt das. Ja, ich habe einen Anruf bekommen. Und ja, irgendjemand sagte mir dann von wegen, meine Freundin würde strippen. Das habe ich dann natürlich nicht geglaubt. Wie lange bist du mit ihr zusammen? 1,5 Jahre. Das hast du nicht geglaubt. Klar, wenn du das überhaupt nicht für möglich hältst, glaubt ja, man das genau. Nicht. Ja, genau. Ja, sie hatte nun mal viel Reizwäsche und sowas. Ja, auf jeden Fall habe ich es nicht geglaubt, bin zu diesem Club dahin gefahren. Man wird denn ja doch misstrauisch und will das mal prüfen, ne? Bin ich dahin gefahren, habe die Tür aufgemacht und ja, dann stand sie da. Direkt? Dann stand sie da schon? Ja, also als ich reinkam, stand sie da gerade. Nur noch im Tang Anger an. Was für ein Zufall, dass sie dann auch gerade in dem Moment am Strippen war. Auf einer Bühne? Ja, nee, auf so einer Tanzfläche. Mhm, Tanzfläche. Ja, sämtliche Männer waren die da am Bejubeln. Mhm. Und du standst wie versteinert in dem Lokal wahrscheinlich. Genau. Ja, dann habe ich meinen Ring ausgezogen, ihr vor die Füße geworfen. Wie, vor allen Leuten? Vor allen Leuten. Das ist ja filmreif, das ist ja Soap Opera, das ist ja verbotene Liebe oder sowas. Naja. Nein, da passiert das natürlich nicht. Ja, und dann? Ja, dann hat sie direkt aufgehört zu tanzen, hat mich mit großen Augen angeguckt. Mhm. Ja, dann habe ich das Ding verlassen, den Club, und bin nach Hause gefahren. Ja, und jetzt haben wir seit Sonntag keinen Kontakt mehr gehabt. Ach, das ist ganz frisch, das war erst am Wochenende. Ja, jetzt am Sonntag. Aha. Sonntagnacht. Sonntagnacht. Das heißt, sie hat dich nicht angerufen? Ja, genau. Doch, sie hat es wohl mehrmals versucht, aber ich bin nie dran gegangen. Mhm. Wie geht's dir denn im Moment? Beschissen. Mhm. Weil ich sag mal, das Beschämende daran ist ja eigentlich, dass ich es nicht selbst gemerkt habe. Mhm. Ja, auch. Alles ist beschämend, auch dass sie es dir nicht gesagt hat. Ja, genau. Also ich schäme mich für meinen Partner, du schämst dich, dass deine Freundin gestrippt hat. Und du gar keine Ahnung hast, wie lange das schon geht. Das kann ja vielleicht auch während eurer ganzen Beziehung so gegangen sein. Ne? Mhm. Wer ist eigentlich dieser Informant, der dir das gesteckt hat? Ja, das weiß ich bis heute nicht. Das ist ein anonymer Anrufer? Ja, also. Definitiv anonym. Du hast die Stimme nicht erkannt oder irgendwas einordnen können? Nee, man hat mir einfach nur gesagt, pass auf deine Freundin auf, die strippt und da, geh um die Uhrzeit hin. Ja, du bist ihr jetzt auf die Schliche gekommen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann so an deiner Stelle so vieles Revue passieren lässt. Also ich würde mich fragen, hat die das jetzt jeden Sonntag gemacht? Gab es da eine Regelmäßigkeit? Ist dir irgendwas aufgefallen jetzt im Nachhinein? Nein, gar nichts. Doch, dass sie eben meistens am Wochenende abends alleine weggehen wollte. Mhm. Das ist ja schon ein Indiz, ne? Dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Ja, aber ich sag mal so, es gehört zu einer Partnerschaft viel Vertrauen. Mhm. Und dieses Vertrauen ist jetzt missbraucht worden, ne? Ja, und ich sag mal so, man baut ja eigentlich eine Partnerschaft auf Vertrauen auf. Mhm. Na klar. Ja, und ich hab ihr eben vertraut, hab sie alleine ausgehen lassen und... Wie war denn bislang oder bis zu diesem Sonntag, bis zum letzten Sonntag, dein Gefühl für sie? Ja, Liebe von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Mhm. Und du hast das Gefühl gehabt, dass sie dich auch von ganzem Herzen liebt? Habe ich gedacht, ja. Mhm. So Dennis, jetzt bin ich der Auffassung, das ist zwar ein herber Schlag, das kann ich gut verstehen, dass einem das wirklich tief in die Seele reingeht, sowas. Aber ich finde, du solltest dem Mädchen eine Chance geben, sich zu erklären. Wer weiß, was da für eine Notlage hintersteckt. Sie ist nicht auf den Strich gegangen. Nein, aber ich habe schon gedacht, irgendwie die macht aus finanziellen Gründen oder sonst irgendwas. Vielleicht, aber du weißt ja gar nicht, was da wie lebt sie denn eigentlich? Lebt sie bei ihren Eltern noch? Nein, die hat eine eigene Wohnung. Mhm. Hat sie einen Job? Ja. Mhm. Was macht sie? Die ist so Packerin. Mhm. Die arbeitet in so einer Firma. Gut. Vielleicht hat sie irgendwie große finanzielle Probleme, Schulden oder sowas und musste... Ich will sie jetzt gar nicht entschuldigen, vielleicht ist es auch einfach nur mies, aber vielleicht auch nicht. Ich finde, dass du auf jeden Fall mit ihr reden solltest, bevor du jetzt einen Schlussstrich ziehst und bevor du vielleicht etwas tust, was du irgendwann bereuen würdest. Ja, ich war jetzt am Überlegen, ob ich direkt Schluss mache und mich nie wieder melde. Nein, reden. Ihr müsst doch erstmal die Karten auf den Tisch legen, Mensch. Du weißt doch überhaupt gar nicht, was da abgegangen ist. Und sei dann aber auch eisern in dem Gespräch und lass dir nicht irgendwie die Ohren voll lügen. Ja, klar. Ne, fragen wirklich, bis du genau alles weißt und die Antworten für dich auch befriedigend sind. Ja, nur was mache ich, wenn das jetzt schon länger geht? Lass es dir erklären, warum das so ist. Lass sie erstmal kommen. Sie muss sich äußern dir gegenüber. Mhm. Und dann entscheide du, ob du ihr verzeihst oder ob du sagst, nee Mädchen, das ist so schlimm, was du mir angetan hast. Ich gehe. Und dann weißt du aber auch definitiv, es ist richtig, dass du gegangen bist. Wenn du jetzt Schluss machst, kann es sein, dass du in einem Jahr denkst, vielleicht hätte ich doch mit der reden sollen. Vielleicht war die in einer großen Notsituation und hat sich nur nicht getraut, mir das zu erzählen oder weiß ich was. Mhm. Hm? Also du schämst dich für deinen Partner, kann ich verstehen, würde ich auch im ersten Moment. Aber ich finde, du solltest euch und eurer Liebe und diesem Mädel nochmal eine Chance geben. Ja, klar. Alles Gute. Okay. Mein Lieber. Tschüss, Dennis. Kommst du noch eine Autogrammkarte? Ja, leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay, danke. Okay, tschüss, Dennis. Ciao. So, es geht weiter mit Christoph. Und Christoph ist 19. Ja, hallo Domian. Hallo Christoph. Ja, ich schäme mich für meinen Freund, weil zum Beispiel, ja, in Krefeld, das war das erste Mal, auf dem Schützenfest, da waren wir mit Bekannten von dem, und da floss auch guter Alkohol, und da war auch vorne im Zelt so eine Bühne, wo auch Musikgruppen aufgetreten sind, und dann im Suff, ja, sag ich jetzt mal so, im Suff, ist er nach vorne zur Bühne gegangen, fing an sich rauszuziehen, lässt sein Lied daraus hängen, fängt an rumzuspringen. Und da gab es dann noch so eine Sache, da gab es auch ein bisschen viel Zuff. Das war in Düsseldorf in der Disco im Rheingold. Ja. Mitten auf der Tanzfläche, auch wieder ein bisschen viel getrunken gehabt. Fängt an sich auszuziehen und anderen Männern an den Hintern zu packen. Und das war mir auch ganz schön peinlich. Und dann gab es da auch einen ziemlichen Stunk und jetzt haben wir da Hausverbot in dem Laden. Aha. Also ein Freund neigt dazu, in alkoholisierter Situation Exhibitionist zu sein. Ja, genau. Und andere Leute direkt anzubaggern. Ja, anbaggern kann man es nicht nennen. Nee, anbaggern nicht, aber zumindest in dieser Form auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Ja, genau. Wie lange seid ihr beiden zusammen? Wir sind schon seit anderthalb Jahren. Hat das denn richtig zu einer Krise geführt? Oder bist du einfach nur immer sauer und hat sich dann wieder eingerenkt? Nee, wir haben uns auch schon öfters darüber gestritten. Also dir ist es richtig peinlich. Dir ist dein Partner richtig peinlich. Dein Partner heißt Stefan, ne? Ja. Ich sehe das hier, dass er in deiner Nähe ist. Stefan, 20 Jahre, der sitzt neben dir. Ja. Dann gib ihn mir mal. Wir wollen ihn jetzt mal direkt hören. Alles klar. Okay, tschüss Christoph. Ja, hallo. Habe ich jetzt Stefan? Ja, genau, richtig. Du klingst fast wie Christoph. Nee, ich bin aber. Ja, stimmt, jetzt klingst du auch ein bisschen anders. Ja. So, was hat der Angeklagte zu seiner Verteidigung zu sagen? Ja, also irgendwie ist das also unter Alkoholeinfluss. Also. Aber ist ja schon heftig, ne? Wenn du vor einem Bierzelt deinen Dödel da rausholst und tanzt oder weiß ich, was dann machst. Ja, gut, also unter Alkohol, also sozusagen habe ich mich da nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Kannst du dich denn daran erinnern oder warst du so zu, dass du einen Riss hast? Nee, also erinnern kann ich mich schon daran, nur ich finde das halt in dieser Situation halt irgendwie nicht so peinlich. Also nachher tut mir das auch immer dann furchtbar leid und ich werde dann auch immer von allen möglichen Leuten darauf angesprochen und dann ist es mir selber auch peinlich. Nur in dem Moment eben nicht. In dem Moment ist es dir wahrscheinlich alles andere als peinlich, sondern es macht dir Spaß. Ne? Ja, richtig. Dann erklär doch mal nochmal die Situation da in der Disco, als du dich auch wieder ausgezogen hast und die Jungs angegrabbelt hast. Ja, also wir waren halt in Düsseldorf in dieser Disco und ja, dann floss halt wieder guter Alkohol. Ja, und dann, weiß ich nicht, dann ist das wieder irgendwie so, dann die richtige Musik und dann die Stimmung dazu und dann führt das eben irgendwie dazu, dass ich mich dann nicht mehr so richtig unter Kontrolle habe. Ja, und dann kommen halt so Situationen zustande. Wie weit hast du dich denn da in der Disco eigentlich ausgezogen? Auch ganz nackt? Nee, in der Disco hatte ich also noch meine, also Boxershorts an. Ja, immerhin. Aber sonst nichts mehr? Nee, sonst nichts mehr. Und ich weiß auch, das ist auch so auf Privatpartys jetzt, wenn wir irgendwo eingeladen sind oder so und auch viele von Leuten da sind, die ich sehr gut kenne jetzt, dann ist es halt auch irgendwie immer. Ach, dann kommt das auch vor? Ja, also da in Krefeld auf diesem Schützenfest, ich meine, da fand ich nicht ganz so schlimm, weil ich meine, die haben mich da zum ersten Mal gesehen und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Erklär mir doch mal bitte, was die Lust ausmacht, sich dann vor anderen Leuten zu entblößen, nackt zu machen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das dann irgendwie nicht mehr unter Kontrolle. Das ist mir schon klar, aber ich will wissen, was dir daran so Spaß macht. Kannst du nicht sagen, was? Ja, so, ja, das ist dann halt diese Stimmung und ja, vielleicht auch das von den anderen Leuten beobachtet zu werden. Und je mehr du dich ausziehst, desto mehr hast du die Gewissheit, dass dich alle angucken. Ja, richtig. Ja? Also du willst dann total im Mittelpunkt stehen. Ja, richtig. Ja. Nur halt, wenn ich nüchtern bin, würde ich also auf so einen Gedanken nie kommen. Irgendwie. Schämst du dich im Nachhinein dafür? Ja. Also ja. Der Christoph war ja bei dieser Schützenfestgeschichte dabei und auch in Düsseldorf in der Disco. Ja. Ja. Gibt es denn dann so eine richtige Szene zwischen euch beiden, dass er sagt, hier Stefan, du reißt dich hier zusammen und er zieht dich irgendwie von der Tanzfläche weg? Ja, also das Problem ist, er schämt sich dann halt so sehr, dass er eigentlich gar nicht will, dass die anderen Leute wissen, dass wir zusammen sind. So. Ja, und Nur wenn ich dann da also auf der Tanzfläche dann da, ich sag mal, meine, in Anführungsstrichen, meine Show abgegeben habe und dann zu ihm zurückgehe, dann gucken ihn die Leute halt auch mit an. Und er muss sich dann noch mehr schämen. Ja, richtig. Welche Konsequenzen ziehst du denn aus diesen misslichen Vorfällen? Ja, also ich sag jedes Mal aufs Neue, dass ich das halt, dass das nicht nochmal vorkommt. Und also Sachen, nur ich weiß nicht, dann beim nächsten Mal, wenn dann wieder der Alkohol im Spiel ist, dann... Ist es dann vielleicht so schon mal so drastisch gewesen, dass du die Ahnung hattest, du könntest eure Beziehung gefährden, deshalb, oder war es so schlimm noch nicht? Ja, also in der Situation eben nicht, im Nachhinein, klar, da tut mir das alles furchtbar leid und so. Ja, also ich meine, es kommt jetzt nicht jedes Wochenende vor. Will ich hoffen. Das finde ich ganz Düsseldorf unsicher, Marcel Krebs. Vielleicht solltest du ganz einfach mal auf solche Riesenmengen Alkohol verzichten, wenn du draußen bist. Ja gut, aber ich meine, irgendwie gehört das für mich zum Feiern dazu, weil sonst steht man da irgendwo rum und dann... Ja, da musst du halt abwägen, wie weit du gehen kannst, um Christoph nicht gänzlich zu verkraulen. Das ist jetzt so dein Bier, dein Bier ist gut. Ja. Das musst du dann halt irgendwie jetzt so eintüten. Von dir verabschiede ich mich, Stefan. Gib mir bitte kurz nochmal den Christoph. Alles klar. Und achso, herzlichen Glückwunsch übrigens zum Rat der Woche. Ja, ich habe ihn ja jetzt da hinten aufgestellt. Ja, habe ich gesehen. Alles klar. Okay, tschüss, Stefan. Christoph. Ja. Christoph, jetzt noch eine Frage an dich. Wie weit muss er es denn noch treiben, bis du sagst, finito, Junge, jetzt ist Schluss. Schicht im Schacht. Das ist eine gute Frage. Na klar. Weil ich meine, ist ja auch nicht gerade einfach, sich von seinem Partner zu trennen. Aber sagen wir es mal so, wenn es noch heftiger wird wie jetzt im Augenblick, da wird das wahrscheinlich nicht mehr sehr lange dauern. Also, der Haussegen könnte bald schiefhängen bei euch. Ja. Ne? Das deute ich jetzt aus deinen Worten. Mhm. Hoffen wir, dass der Stefan sich ein bisschen am Riemen reißen wird demnächst. Alles Gute euch beiden. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Hey, jetzt haben wir schon 4 Minuten überzogen und ich spüre, dass ich was trinken muss. Der Mund ist schon ganz trocken, deshalb machen wir schnell eine Pause. 1.34 Uhr und 20 Sekunden. Unsere Pause. Und 40 Sekunden ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt: Ich schäme mich für meinen Partner oder ich schäme mich für meinen Ex-Partner. Wer von euch schämt sich für seinen Partner oder seinen Ex-Partner und möchte mir darüber erzählen? Die Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111. Und an dieser Stelle schon mal ein Hinweis für nächste Woche. Also, in der Nacht von Montag auf Dienstag fällt unsere Sendung aus, weil wir Feiertag haben hier in Nordrhein-Westfalen. Aber dann geht's richtig los. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben wir mal wieder prominenten Besuch hier. Und zwar wird eine Stunde lang hier bei mir zu Gast sein Max Schautzer. Max Schautzer stellt sich euren Fragen. Ihr könnt Max Schautzer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nächste Woche hier alles fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Er wird Rede und Antwort stehen. Nächste Woche Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Heute aber zu unserem Thema: Ich schäme mich für meinen Partner. Und es geht weiter mit Sophie. Und Sophie ist 48. Ja. Guten Morgen. Hier ist Sophie. Ja, Sophie, hallo. Ja, ich höre dich jetzt ganz anders, Domian. Ja. Wie ich dich sonst im Fernsehen höre. Ist das, ja, du telefonierst jetzt auch mit mir. Ja, genau. Ja. Und ich sehe deine braunen Augen. Die sind gar nicht braun, die sind grün. Meine auch. Deine auch. Die ja, sind, okay. Also wir das schon ab. Ich stelle mir jetzt grüne Augen von Sophie vor hier in der Kamera. Ja, ja. 48 ne? Jahre alt. 48 Jahre. Okay. Und ich war mit einem Professor verheiratet. Mhm. Für was? Professor für was? Naturwissenschaftler. Mhm. Und der ist nachher, ja, weil er die Habilitation wurde nicht angenommen und dann ist er in die Humanmedizin abgerutscht. Mhm. Abgerutscht, das klingt aber derbe. Ja, so sah er es auch. Er hat auch gesagt, ich als Naturwissenschaftler, ich kann euch Medizinern oder ihr Mediziner, ihr könnt mir das Naturwissenschaftlern das Wasser nicht reichen. Mhm. Also ein arroganter Professor. Ja. Ja, ja. Ja. Und so benahm er sich dann auch in der Familie und oben am Spiegel rasierte er sich und unten, da lief auch sein Wasser. Also er pinkelte ins Waschbecken und in die Badewanne, da hat er uriniert und anschließend hat er sich abgetrocknet, er hat sich auf die Couch gelegt, er ließ sich abdampfen. Mhm. Und auch im Bett, ja, dann die schmierigen Eier hier, Krausi. Was? Die schmierigen Eier im Bett? Es ist echt wahr. Wie die schmierigen Eier? Was war denn da schmierig dann? Das war total verschwitzt. Aha. Und das musste ich ihm kraulen. Und, naja, ich würde mich sagen, es war so wahnsinnig eklig. Und wir haben 4 Kinder. Und aber immerhin, 4 Kinder, so eklig war es dann vielleicht dann doch nicht am Anfang. Nein, doch. Die ersten 2, das war noch okay irgendwo. Mhm. Und dann ist er einfach moralisch, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht, ist er einfach abgesackt. Mhm. Und, naja. Wie abgesackt? Moralisch abgesackt oder hat er sich auch so körperlich gehen lassen? Er hat sich körperlich gehen lassen und dann entlassen sie ihn auch. Dass er sagte, also wenn ich Professor bin, dann gehört es dazu, dass ich in Puff gehe und mir einige Szenen ansehe und das muss zu Hause wiederholt werden und da musste ich im Hörig sein. Mhm. Und wenn das nicht war, dann, aber das gehört jetzt gar nicht hierhin. Ja, Moment, wenn das nicht war, dann wurde das auch noch ernster, hat er dich bedroht oder? Ja, aber das gehört gar nicht hierhin. Also auch in diese eklige Geschichte gehört das nicht rein. Mhm. Und wenn er sich wusch und zweimal am Tag hat er die Hemden gewechselt und dann hat er seinen Hals mit absolutem Alkohol abgerieben, ja, weil die Kragen dauernd schmutzig waren. Ne? Mhm. Also ein kurioser Professor. Der seinen Hals mit Alkohol abreibt, aber seine Genitalien irgendwie schmierig sind. Genau. Und du Arme musstest dann die Genitalien kraulen. Genau. Und gewisse Dinge mit ihm machen. Nein, und wenn ich müde wurde, zuckte er und dann ging das weiter. Wie zuckte er und dann ging das weiter? Zupfte er oder was? Er zuckte, ich wurde müde im Kraulen und so. Dann zuckte er mit seiner schmierigen Geschichte da unten und dann musste ich weiter kraulen. Also Sophie, du hast einen seltsamen Professor da gehabt als Mann. Wie lange wart denn ihr zusammen? 18 Jahre. Bitte, 18 Jahre? Du bist jetzt 48. Seit wann bist du nicht mehr mit ihm zusammen? Ich bin katholisch und hab gesagt, hier, du hast mal Ja gesagt, hier. Bist du denn immer noch mit ihm zusammen? Nein, wir sind geschieden. Seit wann? Und deswegen sage ich, also, und ich hatte nachher Bulimie und es war ganz, ganz seit schlimm. Wann seid ihr denn geschieden? Seit 18 Jahren. Nein, wie? Du gerade hast gesagt, ihr seid 18 Jahre zusammen gewesen. Ja, ja. Und seit wann seid ihr geschieden? Das kann ich nicht rechnen. Hä? Ne, da stimmt aber irgendwas nicht. Du bist jetzt 48 Jahre alt. Ich bin 48? Mhm. Und wie lange warst du mit diesem Professor zusammen? Ach, ich war 20, da habe ich ihn geheiratet. Mhm. Und die Frage ist doch eigentlich ganz einfach. Seit wann seid ihr geschieden? Ach, da muss ich rechnen hier. Ja. Kopfrechnen. Nee, du hast gerade gesagt, das ist ja 18. 15 Jahre. Also, jetzt... 33, ja, stimmt. Ja, kommt hin. Also warst du nicht 18 Jahre mit ihm zusammen? Doch, ja, da kommt diese Scheidungsperiode, da werden die 3 Jahre eingerechnet, ne? Nee, jetzt reden wir, glaube ich, ziemlich aneinander vorbei. Ich werde jetzt nicht ganz schlau aus dir, Sophie. Wie lange bist du von diesem, ich frage jetzt nochmal, wie lange bist du von ihm getrennt? Du bist jetzt 48. Seit wann bist du getrennt von ihm? Seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren, so. Ja. Zweite klare Frage, wie lange warst du mit ihm zusammen? Oh. Ja, dann war ich 13 Jahre mit ihm zusammen, ne? Nee, jetzt werden wir das Gespräch mal abbrechen. Da ist irgendwas ganz schief und irgendwas passt da überhaupt nicht miteinander zu. Das mag ich selber. Aber ich meine, darauf kommt es hier gar nicht an. Doch, darauf kommt es an, weil ich deine Geschichte ja glauben will. Und das ist mir jetzt zu wirr und das kann ich so nicht glauben. Deshalb beenden wir das Gespräch. Ich sage schöne Grüße an Sophie, was auch immer da los war und wie auch immer. Alles Gute und auf Wiedersehen. Aber tschüss. 18 Jahre zusammen, 13 Jahre getrennt. Sophie hat vielleicht ein Schnäpschen getrunken oder sowas, ich weiß nicht. Franziska ist da und die ist 29 Jahre alt. Genau. Und ich hoffe, wir kriegen das alles jetzt richtig bei dir zusammen. Ja. Dein Partner ist dir auch peinlich. War mir peinlich. War dir peinlich, also dein Ex-Partner. Genau, ja. Mhm. Weswegen war er dir peinlich? Also ich bin nur 1,30 groß. Mhm. Und mein Ex-Partner war 1,50. Mhm. Und mit dem bin ich absolut nicht klargekommen, weil er eben so klein war. Er war 1,50 groß. Ja, genau. Du bist 1,30 groß. Ja. Und du bist mit ihm nicht klargekommen, weil er so klein war. Ja. Obwohl er 20 Zentimeter größer war als du. Trotzdem, aber das... ja. Und er war dir peinlich, weil er so klein war? Mhm. Wie bist du denn drauf? Ja, ich weiß es auch nicht. Wie lange wart ihr denn zusammen? Hoffentlich gelingt das jetzt, diese Frage. Ein Dreivierteljahr waren wir zusammen. Ein Dreivierteljahr. Mhm, ja. Und wirklich, er war dir nur peinlich, weil er zu klein war? Ja. Finde ich. Ich hatte ein wirkliches Problem. Das hört sich jetzt wahnsinnig auf. Ja, befremdet mich auch. Wieso? Ja, also, ich weiß gar nicht, warum, wenn man jemanden lieb hat und dann ist es doch egal, wie groß der ist. Oder hattest du ihn gar nicht richtig lieb? Ich weiß auch nicht. Doch. Nein, glaube ich nicht. Nein, Franziska, glaube ich nicht. Meine These ist, wenn du jemanden richtig liebst, ist es dir vollkommen egal, was. Nee, wenn es erstmal zu der Liebe gekommen ist, sage ich. Ja. Also. Wieso hast du dich denn überhaupt auf ihn eingelassen? Was hatte er denn, dass du gesagt hast, wir kommen zusammen? Also ich hab auf eine Anzeige geantwortet bei ihm. Weil ich hatte vorher schon mal eine Beziehung und da hatte ich nachher ein tiefes Loch und habe gedacht, so, jetzt probierst du es mal mit jemand, wo deine Größe hat ungefähr. Mhm. Und am Anfang war das auch alles okay. Mhm. Nur nicht, wenn uns jemand kennt. Mhm. Also Bekannte meinst du, ja, du hast dich vor Bekannten gestellt. Als du ihn das erste Mal gesehen hast und er dir gegenüberstand, hast du gedacht, schmucker Kerl? Oder war da auch schon so ein mulmiges Gefühl? Schon mulmig. Obwohl du annonciert hast, dass du jemanden kennenlernen möchtest, der nicht gerade riesig ist. Genau, ja. Mhm. Mhm. Jetzt sagen wir mal genau, für was du dich da geschämt hast. Einfach, dass er genauso klein war wie ich. Mhm. Schämst du dich für dich selbst auch? Nee. Dass du, was deine Person angeht, bist du selbstbewusst? Ja, schon. Mhm. Muss ich auch. Ja, finde ich auch in Ordnung. Ja. Aber umso schlimmer finde ich, dass du dich schämst. So, dann entwickelte sich aber doch eine Beziehung zwischen euch beiden. Ja. Und beschreib mal diese Beziehung. Wie war die? Also, wenn wir unter uns waren, super. Mhm. Wir hatten Zukunftspläne, heiraten. So weit schon? Ja. Mhm. Kinder. Und ist es dir leicht gefallen, mit ihm zärtlich zu sein? Ihn zu streicheln? Mhm. Ihr hattet Sex miteinander? Kein Problem. Kein Problem, war schön? War schön, ja. Und dann kommt Tante Trutchen und du fängst an, dich zu schämen? Ja. Na, du bist mir vielleicht ein Mädchen. Ich weiß es. Franziska. Ich weiß es selber, das hat sich ziemlich... Deshalb konnte ich ihm nicht sagen. Ja, jetzt, das wollte ich jetzt weiter wissen. Ja. Als es dann zu Ende ging, wie ging es denn zu Ende? Weil es ging damit zu Ende, ich konnte nicht lügen. Mhm. Also es ging über eine gewisse Zeit, da ging es, ja. Aber dann am Schluss, dann habe ich ja gesagt, es hat keinen Wert und er wollte halt wissen, warum und sowieso. Und dann habe ich halt gesagt, ich habe jemand anders. Achso, was gar nicht stimmt. Nein. Nee, du wolltest ihm nicht wehtun und du wolltest ihm nicht die Wahrheit sagen. Das ist ja zumindest dann noch nett. Ja. Und du hast wirklich diese Beziehung, die du eigentlich als gut schilderst, oder als sehr schön sogar, wenn ihr Zukunftspläne hattet, nur deshalb drangegeben. Mhm. Ist ja ein Armutszeugnis, ne? Dir sind also die Meinungen der anderen Leute so wichtig, dass du eine Liebe opferst dafür. Ja. Pfui, sag ich da. Doch, wirklich. Aber Pfui ist schon hart jetzt. Ja, ist aber wirklich hart. Weißt du warum? Weil ich wirklich der Auffassung bin, dass man darf sich doch nicht von den Auffassungen... Also das hat mich früher wahnsinnig gemacht. Wenn meine Eltern zu mir gesagt, meine Mutter zu mir sagt, na, was werden wohl die anderen Leute denken? Mhm. Scheiß drauf, was die anderen denken, wenn du etwas tust, was du für richtig hältst. Ja klar, ich denke mir, ich wohne jetzt hier auf dem Dorf. Na und? Ja, aber da ist es schon noch ein wenig anders. Ja, denkst du denn, die Leute reden vielleicht nicht auch, wenn du mit einem 2-Meter-Hühnen ankommst, du kleines Mädchen? Ja, das sieht schon lustig aus, aber ich habe eher das Gefühl, das ist okay. Also äußerlich passtet ihr wahrscheinlich dann sogar wunderbar optisch auch zusammen, ne? Ja, und je größer der Mann, desto seltsamer sieht es auch aus, wobei ich da gar nicht gegen sprechen will. Ja, aber, ne? Ja, klar, aber irgendwie, auf jeden Fall war das dann der Hauptgrund. Und ich habe mich dann so reingesteigert und habe Fehler gesehen, wo überhaupt gar keine waren. Mm-hmm. Und das hast es dir schön kaputt gemacht, ne? Ja. Mm-hmm. Du dummes Ding. Ja. Mann, wie war das denn? Du bist ja noch auch nicht mehr so ganz jung, bist 29. Ja. Wie waren das früher so mit Männern? Mussten das immer auch 3,50 Meter große Männer sein? Ja, aber es waren immer große, komischerweise. Und welcher Teufel hat dich da geritten, diese Anzeige aufzugeben, einen zu suchen? Ich habe geantwortet. Ach, du hast geantwortet. Ja gut, aber warum hast du geantwortet auf diese Anzeige? Ja, einfach mal, weil die anderen immer schiefgelaufen sind, mal probieren, vielleicht klappt es da besser. Sind die anderen denn schiefgelaufen wegen, weil die Männer größer waren? Ich weiß. Das weißt du nicht. Mhm. Also mir hat es jetzt niemand so direkt gesagt. Also. Vielleicht haben die Männer das genau mit dir so gemacht, wie du es jetzt mit deinem Typ gemacht hast. Dann kann auch sein, dass die solche Empfindungen. Tut es dir ein bisschen leid oder denkst du, es war richtig? Tut mir schon leid. Hast du noch Kontakt in irgendeiner Weise mit ihm? Nee. Gar nichts mehr. Du weißt gar nicht mehr, wie es ihm geht. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Vierteljahr. Ja. Der läuft ja auch nirgendwo über den Weg, oder? Nee, eben. Er ist 400 Kilometer weit. 400 Kilometer? Ja. Ja, dann ist die Chance relativ gering, dass er über euren Dorfplatz wandert. Ne? Ja, Gott sei Dank, ja. Franziska, die Meinung der anderen Leute. Ja, ich weiß es. Ich arbeite dran. Ich hoffe, dass dir das eine Lehre war, was du da jetzt gemacht hast. Dass du so, nur entscheidend ist nur, was du fühlst. Oder was ihr miteinander habt. Ja, irgendwie, ich nehme das, was andere sagen, immer noch als Rücksicherung. Wie? Ich nehme das, was andere mir sage oder was andere von mir denken können, immer noch als so eine Art Rücksicherung. Ja, aber das ist falsch. Das ist falsch. Die Meinung der anderen ist nicht relevant. Ja, klar. Wenn man sich danach richten würde, wollen, sollen, ist man ein Sklave. Ja, klar. Franziska. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Wie auch immer es jetzt weitergeht. Okay. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Mola. Ist das der von Viva? Diesen Witz hast du wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört, ne? 21. Nee. Ja, den habe ich schon tausendmal gehört. Bitte um Entschuldigung. Zuerst wollte ich mal euren Team und eurer ganzen Leitung super herzlichen Danken sagen. Das ist sehr nett von dir. Ich gebe es weiter und die Leute, die Kollegen hören es auch. Also das, was jeder macht, das ist wirklich erst rein und macht weiter so. Wir bemühen uns, Mola. Ja, danke. So, dein Partner ist dir auch peinlich oder deine Partnerin? Ja, meine Partnerin ist mir relativ peinlich und das hat angefangen ungefähr vor... Ja, doch, knapp 2 Jahren. Mhm. Und früher war es eigentlich nicht so, weil ich bin eigentlich gebürtiger Türke. Mhm. Meine Eltern kommen aus der Türkei und wir haben uns kennengelernt auf einer Geburtstagsfeier. Und da sah sie noch relativ ganz, in Anführungsstrichen, normal aus, die Frau. Mhm. Aber seit jetzt irgendwie die Techno-Szene jetzt so richtig aktiv geworden ist, dann... Eigentlich fing das mit den Schuhen an. Die Schuhe, die wurden, ehrlich gesagt, von Woche zu Woche immer höher. Die Hosen wurden immer breiter. Plateauschuhe. Genau. Und ich bin auch knapp 1,90 groß und irgendwann war die Frau größer als ich. Mhm. Und und ihr Make-up eben, das ganze Äußerliche, die Haare. Also es bezieht sich alles auf die ganzen Äußerlichkeiten. Kleidung, ja. Schuhe, Haare, Make-up. Ja, sicher. Wie sind die Haare? Hast du die gefärbt auch? Ja, da sind eigentlich alle Farben drin. Mhm. Warum ist dir das peinlich? Du könntest auch denken, na gut, das ist ein junges Mädchen, so ist die Mode halt im Moment, lass sie machen. Du gehst du kleidest dich ja in irgendeiner Weise auch modisch wahrscheinlich. Ja, und man kann es irgendwie übertreiben. Man kann es übertreiben, klar, ja. Aber kann man da nicht ein bisschen locker mit umgehen, wenn man den Menschen mag? Ja, okay, eben drum hänge ich ja noch an der Frau, sonst hätte ich ja schon längst gesagt, nee, pass mal auf. Mhm. Ihr seid 2 Jahre zusammen? Ja, jetzt knapp zwei Jahre. Ist das denn ein Diskussionsgegenstand zwischen euch beiden auch, dass du sagst, hier Mädchen, fahr mal ein bisschen runter, das reicht dann immer noch aus? Ich habe dir schon mehrmals gesagt, ich habe ihm mal gesagt, okay, vielleicht war das so ein Trip, vielleicht mal von dir was mal ausprobieren, aber es wird immer extremer und sie hat gesagt, du hast dein Leben, ich habe mein Leben. Mhm. Und ist es schon so peinlich für dich, dass du sie gar nicht mehr vielleicht zu gewissen Leuten mitnimmst oder sie weghältst von deinen Freunden? Ja, was heißt weghalten? Sagen wir es mal so, früher waren wir fast jedes Wochenende weg und jetzt ist es vielleicht nur einmal im Monat. Einmal im Monat nur? Ja. Deshalb? Also Wochenende ist einmal im Monat, Bitte sind wir öfters zusammen, aber jetzt Wochenende. Also du gehst gar nicht mehr so gerne mit ihr aus, weil du dich schämst? Ja, genau. Mhm. Das kann ich mal eigentlich mal sagen, das ist ziemlich hart jetzt, ja. Mhm. Gab es dann auch schon richtig Streitereien und Zoff zwischen euch beiden, deshalb? Ja, es gab Zoff letztes Jahr. Weil da hatte ich vor, Urlaub zu machen bei mir in der Heimat unten, Alanya Antalya. Mhm. Und naja, ihr ganzes Piercing und von der Nase angefangen, über die Ohren, Augenbrauen, das ist ja ehrlich ziemlich dreist. Und ich hatte auch mal vor, bei uns im Dorf mal vorbeizugucken. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich mit so einer Frau da auftauchen könnte. Ah, das ist natürlich auch wieder so ein Quark wie gerade von Franziska, ne? Dass du jetzt schon wieder Angst vor der Meinung der anderen hast. Nee, das ist ja nicht, aber obwohl die gehört ja auch dazu und sicher, meine Meinung, die kommt an erster Stelle, aber die anderen, die Meinung von anderen, die zählt auch ein bisschen eben. Auf welche Meinung legst du denn den meisten Wert so generell? Ja, großartig Wert lege ich eigentlich nicht zwar darauf, aber okay, wenn dann sagt Mona, die Frau ist nichts für dich. Ja, überlege ich mir gerne nochmal zweimal. Und wer sagt das denn zu dir, dass diese Frau nichts für dich ist? Ja, mein Bruder, der sagt das zum Beispiel. Wie begründet er das? Nur wegen der Äußerlichkeiten? Ja, das Äußerliche, das wirkt sich auch ein bisschen auch über den Engels aus. Auf den Charakter, oder wie? Richtig. Ja, jetzt haben wir ich glaube, unsere Leitung wird gleich weg sein. Ich frage dich trotzdem nochmal, wie du das jetzt weiter machen willst. Willst du ihr noch eine Chance geben oder setzt du ihr ein Ultimatum und sagst, pass auf, wenn du dich nicht änderst, dann gehe ich? Naja, also mit dem Ultimatum, der reicht dann ja, also meines Ansichts nicht. Also ich versuche da immer noch, okay, vielleicht jetzt morgen noch, vielleicht übermorgen und dann immer. Weil, naja, wie soll ich sagen, ich hänge an der Braut und es ist eben blöd an, aber... Ich komme eben das Äußerliche an zweiter Stelle und deswegen sind wir noch. Mola, ich würde gerne noch mit dir weiterreden. Geht leider nicht, weil die Leitung, du rufst über Handy an, ne? Richtig. Ja, das bricht immer zu weg und wird ganz verknautscht, der Ton. Ich würde trotzdem noch mal zu dir sagen, nimm die Meinung der anderen nicht für so sehr wichtig und guck in die Frau rein. Wenn das eine gute Frau ist, lass sie aufgebritzt durch die Welt latschen. Letztendlich kommt es darauf an, wie jemand innerlich drauf ist. Ne? Ja, sicher, ja. Da, ja, ich sag ja auch immer, die inneren Werte zählen. Ja, und das andere auch, ja klar. Mola, alles Gute, tschüss. Hey, danke. Tschüss. Ja, da jemand husten. Dennis, noch ein Dennis, 18 Jahre alt, hallo. Hallo. Ja, Dennis, dann, ach, wie lustig. Da hat er jetzt aber seinen ganzen Mut aufgebraucht, den er hat, um mal Tschüss zu sagen. Jessica, 26 Jahre alt, schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jessica. Ganz nah, ganz klar. Dein Partner ist dir peinlich? Ich würde eher sagen, ich wäre ihm peinlich. Ach so, umgekehrt, das geht natürlich auch. Du bist der Auffassung, dass du deinem Partner peinlich bist? Dass er sich für dich schämt? Er würde es tun, ja. Er würde es tun? Ja, er würde es tun, wenn er wüsste, was ich mache. Was denn? Ja, Warum? Erzähl uns einfach warum. Ich gehe anschaffen. Mhm. Weil ich ganz dringend Geld brauche. Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Wir kennen uns erst ein paar Wochen, aber... Ach so. Ich denke, er könnte es sein. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei und er scheint genauso verliebt zu sein wie ich. Mhm. Und das macht mich total fertig. Glaube ich, ja. Wie lange gehst du schon anschaffen? Das ist auch erst ein paar Wochen. Auch erst ein paar Wochen. Ich habe ihn fast zu dem Zeitpunkt kennengelernt, als das losging. Und was machst du an sich so im Leben? Hast du einen Job, einen normalen Job auch? Einen bürgerlichen Job? Ja, ich studiere. Du studierst. Mhm. Jetzt sag mir bitte, was dich dazu bewogen hat, diese Richtung einzuschlagen. Ja, wie gesagt, ich brauche wirklich ziemlich dringend Geld. Und warum? Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ja, ich habe auch Schulden und ich weiß nicht, wie ich das... Und ja. Woher kommen die Schulden? Ja, es hat sich so angehäuft. Und jetzt, seitdem ich angefangen habe zu studieren, sowieso, weil ich halt nicht hinkomme mit dem BAföG und überhaupt. Und weißt du, ich bin gerade... Jessica, ich bin gerade ein bisschen penetrant, weil ich möchte eigentlich gerne wissen, warum sich diese Schulden so angehäuft haben, dass du diesen Weg jetzt gehen musst. Darf ich dich fragen, warum du die Schulden gemacht hast, für was? Ja, also ich muss sagen, ich konnte wahrscheinlich noch nie so wirklich mit Geld umgehen, denke ich mal. Und ja, ich habe vorher eben noch gearbeitet, bevor das losging mit dem Studium und da war eben schon das Konto ein bisschen überzogen und es ist jetzt eben immer mehr geworden und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Also du hast keine besonderen Dinge gekauft und es einfach so verprasst, oder wie? Ja, könnte man wahrscheinlich so sagen. Also, wie gesagt, ich kann halt nicht richtig damit umgehen und wenn ich dann irgendwas sehe, was mir gefällt, dann... Naja. Wie hoch sind deine Schulden? Ja, ein paar Tausend. Ein paar Tausend? Aber Jessica, du bist 26 Jahre alt, ne? Für ein paar Tausend Mark Schulden geht man doch nicht, wenn man das nicht will und wenn man nicht davon überzeugt ist, geht man doch nicht anschaffen, Mensch. Da gibt es doch andere Möglichkeiten, diese Schulden abzubezahlen. Ein paar Tausend Mark, also unter 10.000 oder was? Ja, ja, schon. Das verstehe ich nicht. Wie, was macht denn dieses Anschaffen mit dir? Macht dir das, geht dir das leicht von der Hand? Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Wie oft hast du das jetzt schon gemacht? Ja, das geht jetzt ein paar Wochen, also... Wie viele, meinst du? Oder? Wie viele Männer, ja? Wie viele Frauen, ja? Wie viele Kunden hast du? Oh, ich weiß es nicht genau. Also, Jessica, unsere Sendung geht zu Ende, die Musik läuft hinten. Ich habe jetzt nicht so ganz Einblick nehmen können in deine Geschichte, aber wenn das stimmt, dass es nur ein paar tausend Mark sind und du dich unwohl fühlst dabei, und das scheint mir der Fall zu sein, und du jetzt auch noch einen neuen Freund kennengelernt hast, den du sehr liebst, und da könnte sich etwas entwickeln, riskiere doch nicht so viel. Versuche doch durch irgendwelche anderen Jobs dieses Geld abzubezahlen. Es muss doch andere Möglichkeiten geben, verdammt nochmal. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber... Nee, kein Aber. Ja, als Student, ich weiß nicht, in welcher Stadt du lebst, gibt es so überall irgendwelche blöden Jobs zu machen. Da musst du halt arbeiten, bis du es weg hast. Und in ein, zwei Jahren ist das Geld abbezahlt. Ja, das Problem ist, die Bank macht das nicht mehr mit. Ich kann das jetzt nicht weiter mit dir erörtern. Ich würde dir gerne aber auch nochmal anbieten, wenn du mit meiner Psychologin reden möchtest, mit der Elke. Wäre das ein Angebot? Ja. Gut, dann leg mal auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an, dann könnt ihr nochmal ein bisschen in Ruhe die Einzelheiten auch besprechen, okay? Alles Gute, Jessica. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen eine offene Telefon-Talkshow für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. 1 Uhr, Radio 1 live und wieder Fernsehen. Ich wünsche eine schöne gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin.